Das nigerianische nationale Kim-Il-Sungismus Student Committee stellte jüngst einen Beitrag ins Internet, in dem die Sache der Koreaner für die Wiedervereinigung des Heimatlandes unterstützt wurde. Im Beitrag wurde unterstrichen, die Linie und der Kurs auf die Wiedervereinigung des Vaterlandes, die Herr Kim Jong-un auf dem historischen 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas dargelegt habe, finden bei allen Menschen im In- und Ausland ein stürmisches Echo. Der gesamtnationale Kampf der koreanischen Nation für den Aufbau eines würdevollen und gedeihenden Einheitsstaates in Korea würde sicher mit Sieg gekrönt.